Deutschlandradio Kultur. Kompressor. Das Kulturmagazin. Mit Gesa Ufer im Studio und unserem Filmexperten Hartwig Tegeler, der pünktlich vor den Feiertagen die 5 schönsten und schrägsten Weihnachtsfilme vorstellt. Wie immer eine knallsubjektive Auswahl. Hey, wollen wir heute Abend zusammen was essen gehen? Ne? Heute ist Weihnachten. Familie, Geschenke, da werden Nüsse geknackt. Der Weihnachtsmann kommt mit der Rute. Na, klingeln da bei dir nicht die Glocken? Na und? Platz 5. Stirb langsam. Von John McTiernan. 1988. Im Namen unseres Vorstandsvorsitzenden, Mr. Ozu, danke ich Ihnen und wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. Doch das wird ein durch und durch aus dem Ruder laufender Heiligabend, an dem John McClane, der Cop aus New York, die Geiselnahme im Nakatomi Plaza in L.A. klären muss. Da aber das Hochhaus bis auf einige Etagen noch nicht ganz fertig ist, hören Sie die Säge, finden einige von McLanes epischen Shootouts auf Baustellen inmitten handwerklichen Spezialgeräte statt. Die Kappsäge da, oder der Akkuschrauber dort, oder die Nagelpistole da hinten. Aber wäre das nicht alles ein formidables Weihnachtsgeschenk für den Filmfan, der im Paralleluniversum ebenso passionierter Handwerker ist? Wenn der Weihnachten immer so feiert, möchte ich mal zur Silvesterparty eingeladen werden. Platz 4. Das ist er. Schöne Bescherung von Jeremiah S. Czeszek. 1989. Das ist der Weihnachtsbaum der Familie Griswold, Kinder. Es ist eine gefährliche Zeit, diese Weihnachtszeit. Das weiß jeder Ehe- bzw. Familientherapeut. Ist der nicht ein bisschen gewaltig? Der ist nicht gewaltig, der ist nur buschig. Das heilige Fest im Allgemeinen, vor allem aber ein kleiner Zeitabschnitt im Besonderen, hat das Zeug zum großen Zerstörer. Die Rede ist natürlich vom Aussuchen und späteren Aufstellen des Weihnachtsbaumes. Insofern kann Schöne Bescherung als nachgerade dokumentarische Abbildung des psychoemotionalen Minenfeldes gelten, das diese Tätigkeit nicht nur für die Griswolds bildet. Seid ihr bereit? Ich eröffne den Griswold-Familien-Weihnachtsbaum, Leute. In Sachen Steigerung von Weihnachtschaos hält Schöne Bescherung noch einiges bereit. Und dann kommt gar noch die Restfamilie zu Besuch. Helen, rauchst du etwa schon wieder? Platz 3. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel von Václav Vorlíček. 1973. Vielleicht sollte man an dieser Stelle gleich betonen, dass dies nicht nur ein Märchenfilm ist, sondern auch ein tschechischer Schneewestern, genauer eine Schimmeloper. Der Nikolaus, Aschenbrödels weißes Pferd, ist neben Hund Kasperle ihr bester Freund. Doch die Frage, die sich dem Filmfan, der im Paralleluniversum Reiter ist, stellt: Wie ist es möglich, in so tiefem Schnee so entspannt durch den Wald zu galoppieren? Ist nämlich ganz schön anstrengend fürs Pferdchen. Und dann die Rutschgefahr. Inzwischen, also heutzutage, gibt es dagegen ja Grip, eine Hufeinlage aus Plastik, die verhindert... Gut, sorry, führt zu weit. Dann kommen wir eben zum weihnachtlichen Küchenmesser. Platz 2. Tödliche Weihnachten von Rennie Harlin, 1996. Ich bin Köchin! Gina Davis in der Küche. Als der üble Bursche Samantha auf der Kleinstadt-Weihnachtsparade im Fernsehen sieht und sie heimsucht, um sie kalt zu machen, kommen Samanthas Erinnerungen scheibchenweise zurück, dass sie nämlich in ihrem früheren Leben Geheimdienst-Auftragskillerin war. Womit wir beim Küchenmesser bzw. beim weihnachtlichen Mahl wären. Samantha nämlich wird ihre alten Instinkte und Fähigkeiten gewahr, als sie in der Küche eine Möhre schneidet. Langsam. Dann immer schneller und schließlich in rasender Geschwindigkeit, was sich mir so eingegraben hat, dass der Filmfan, im Paralleluniversum auch kochender, bei jedem Gemüseschnippeln, nicht nur zu Weihnachten, an Gina Davis denken muss. Wobei, ich weiß nicht warum, in meiner Erinnerung die Möhre eine Zucchini war. Ein Missverständnis, was sich erst gerade beim Wiederanschauen der Szene geklärt hat. Platz 1. Gremlins, kleine Monster. Von Joe Dante, 1984. Ein wunderbar weihnachtliches Szenario. Weiß, verschneit, heimelig. Die ganze Familie wird am Heiligabend zusammen sein. Und Vater bringt Billy... Was ist das? Schon gut, nicht? Es ist ein neues Haustier. Er bringt Billy als Weihnachtsgeschenk den Mogwai Gizmo mit. Warum aber ist es nicht möglich, diese einfachen 3 Regeln im Umgang mit dem Mogwai zu befolgen? Kein Sonnenlicht, nicht nass werden lassen, nicht nach Mitternacht füttern. Wir dürfen also erleben, wie die aus Gizmo entsprungenen Gremlins den beschaulichen Ort an diesem Weihnachtsabend total auseinandernehmen. Wunderbarer Spiegel, der uns die Kommerzialisierung des heiligen Festes genussvoll um die Ohren haut. Hartwig Tegeler über die 5 schrägsten Weihnachtsfilme überhaupt. Bestimmt eine gute Empfehlung gegen Familienkräche und lange Gesichter unterm Baum.